Franzi, was meinst du? Was ist die größte realistische Katastrophe, die die Erde treffen könnte? Die Sonne wird spontan zum schwarzen Loch. Okay, mal schauen. Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der froh darüber ist, dass er die Studienobjekte seines Fachgebiets, nämlich Steine, anfassen kann. Und ich bin Astrophysikerin, die gerade einen Ohrwurm passend zu ihrem Fachgebiet hat, Sternenhimmel von Hubert K. Und auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Und ich bin ganz froh, dass ich dieses Lied nicht kenne, denn so kann sich der Ohrwurm nicht übertragen. Ich sing's dir jetzt auch nicht vor. Danke. Bitte. Ja, und heute ist Ausgabe 101. Falls ihr euch wundert, wir haben unsere Reihenfolge umgedreht. Also eigentlich war heute eine Folge von Franzi dran, aber heute kommt erstmal eine Folge von mir. Franzis Folge kommt dann danach. Ja, und das heißt, dass ich dir nämlich heute eine Geschichte mitgebracht habe. Und darüber freue ich mich. Ja. Über Katastrophen vielleicht. Vielleicht. Spielen Katastrophen eine Rolle? Ne? Das ist ja ein beliebtes, wiederkehrendes Thema dieses Podcasts. Und Franzi, bevor wir zu tragischen Dingen kommen, muss ich dir erstmal von einer wirklich harten Seite meines zurückliegenden Geologiestudiums erzählen. Mhm. Denn Geologie ist ja ein schweres Studienfach und das nicht nur, weil wir gelegentlich schwere Steine durch die Gegend tragen. Das wollte ich mal sagen, ja. So massereiche Steine, ja. Mensch. Denn Studierende der Geologie müssen eine gewisse Zahl von Geländetagen hinter sich bringen und sie müssen sich also auf den Weg machen, tagelang über staubige Wege latschen und sich Gesteine anschauen, Steine hochheben, traumhaft. In die Hand nehmen, ja. Ja, und so kam es, dass auch ich mich einmal mit ein paar Kommilitonen aufmachte, 2 Wochen lang an einem recht ungastlichen Ort zu verbringen. Dieser Ort war das südliche Frankreich und die Jahreszeit war der frühe Herbst. Es war wirklich hart. Fantastisch. Die Landschaft war lieblich, die Weinberge waren zwar schon abgeerntet, aber es hingen noch einzelne zuckersüße Trauben dran. Und ständig schien eine Sonne, die Hitze der Sommerglut schon verloren hatte, aber noch sehr angenehm warm war. Ich hasse dich gerade ein bisschen. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Also es war bestialisch, kannst du dir vorstellen. Ja, also, und unmenschliche Bedingungen. Also, oh. Genau, bevor ich dich jetzt weiter quäle, sollte ich dir vielleicht auch erzählen, was wir dort gemacht haben. Es ging darum, eine Fähigkeit der geologischen Feldarbeit zu erlernen, nämlich das Kartieren. Und dafür waren wir ins Montagne Noire gefahren. Das sind so die südlichen Ausläufer des Zentralmassivs. Und am Anfang dieser 2 Wochen sind wir mal einen Tag lang mit den Profs, die dabei waren, durch die Landschaft gelaufen. Und die haben uns in dieser Zeit beispielhaft die verschiedenen Gesteine gezeigt, die man in dieser Region findet, damit wir die dann später auch alleine wiedererkennen können. Ja, da waren so verschiedene Sandsteine, Kalksteine, Dolomite, Tonsteine dabei, auch ein paar mit Fossilien. Und dann wurden wir in 3er-Teams aufgeteilt und auf ein bestimmtes Gebiet losgelassen, so ein paar Quadratkilometer. Und dazu bekamen wir eine Blankokarte, wo nur grob die Landschaft eingezeichnet war. Und wir sollten jetzt in den kommenden 2 Wochen eine geologische Karte daraus machen, also eine geologische Karte unseres Gebietes. Ich habe gedacht, der hat die Karte gegeben und so, und findet euren Weg nach Hause, tschüss. Ja, genau. Anderes Studium aber auch. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, für uns bedeutete das, wir sollten die Gesteine kartieren in dem Gebiet, also Gesteinsaufschlüsse finden. Ne? Also Aufschlüsse heißt Orte, wo die Gesteine nicht völlig überwuchert sind oder überbaut oder was auch immer, sondern wo man sie wirklich finden kann und auch bestimmen kann. Wenn da irgendwo Gesteinsschichten sind, hatten wir auch geologische Kompasse dabei, mit denen wir die Gesteinsschichten eingemessen haben, wie die im Raum orientiert sind. Und am Ende, als wir dann unser Gebiet, wir hatten Buntstifte dabei, haben diese Blankokarte ausgemalt, je nach Gestein, was wir wo angetroffen haben. Und am Ende sollten wir uns halt überlegen, wie die Gesteinsschichten dreidimensional liegen in unserem Gebiet, wodurch wir dann auch in die Lage versetzt wurden, am Ende noch einen Schnitt durch diese gesamte Landschaft zu machen und die geologischen Schichten wie in einem angeschnittenen Stück Torte darzustellen. Was ziemlich cool ist, ja, weil man dann plötzlich wirklich versteht, wie diese Landschaft entstanden ist, also die Gesteine darunter eigentlich. Und es war natürlich wirklich wunderschön da in der Montagne Noire und wir haben viel gelernt. Und Franzi, ich will aber eigentlich auf was anderes hinaus. Die Katastrophe. Die Gesteine, die wir da angeschaut haben, stammten überwiegend aus dem Devon, also vor über 360 Millionen Jahren, da sind die entstanden. Und in meinem Feldbuch von damals, wo ich alle möglichen Dinge, die uns die Profs erzählt haben, schnell reingekritzelt habe, gibt es folgende Stelle. Und ich streng mich jetzt mal wirklich an, das vorzulesen. Also so sieht das aus. Ich halte es dir mal in die Kamera. Du hast es sogar noch. Ja, das ist schon, sowas sind Dokumente, sowas schmeißt man nicht weg. Siehst du, ich habe nur meine alten Abi-Prüfungen zu Hause liegen. Ja, die sind schön. Da sind ja auch dann Skizzen und alles Mögliche drin. Und das ist schon ganz, ganz witzig, wenn man mal dort gewesen ist, dass man das dann nochmal abrufen kann. Ja, klar. Und mega. Die Stelle, die ich dir vorlesen will, da steht folgendes. Infragriot, hier 1 Millimeter große Fossilien an Schichtgrenze, in Klammern ausgestorben, Styliolina. Dann Vregriot, Knollenkalk, rot gefärbt, intensiver, keine Styliolina. Und dann Framen. Kellwasserereignis, eines der Big Five. Kellwasser, oh, das, davon habe ich schon gehört, auch eines der Massenaussterben. Genau, Big Five sind ja die großen Massenaussterben. Und das liest sich jetzt nicht so in dieser kurzen Form, aber wir standen da alle mit unseren Kugelschreibern und Feldbüchern und vielleicht auch noch mit einem bisschen schummrigen Kopf vom Rotwein vom Abend davor. Aber für mich war es auf jeden Fall ein großer Moment, denn es war für mich das erste Mal, dass ich meinen Fingern eines der 5 großen Massenaussterben der Erdgeschichte legen konnte. Und zwar an eine Stelle, wo nicht nur Styliolina, ein erdaltertümliches Weichtier, sondern 50-75% aller Arten ausgestorben sind. Also Styliolina war ein Viech. Das war ein Weichtier, also irgendwas, was mit Schnecken verwandt ist. Also ein Viech, okay. Ja. Ein Viech, ein Tier, genau. Es ist, glaube ich, gar nicht hundertprozentig klar, wie das aussah, aber man findet auf jeden Fall noch Knochenteile davon oder Schalenteile, ich bin gar nicht ganz sicher. Und deswegen hat es uns geholfen, in dem Fall dieses Gestein zu identifizieren, weil alles, was dann nach dem Kellwasserereignis abgelagert wurde, da tauchte Styliolina nicht mehr auf, weil es ausgestorben war. Ne? Also da sieht man dann direkt, ohne jetzt Massenspektrometer und andere Dinge dabei zu haben, kann man hier direkt eine Altersbestimmung vornehmen, wenn man dieses Grundwissen hat. Ja, aber dieses Massenaussterben auf jeden Fall fand ich damals relativ magisch, weil das alles steckt sozusagen in dieser Schicht, weniger Zentimeter dick. Die sind, glaube ich, immer schwarz, diese Zeiten des Massenaussterbens, ja, weil da sehr viel organisches Material abgelagert wird, ja, weil sehr viel stirbt und so schnell, dass dann auch vieles davon nicht so richtig gut verrotten kann, weil das dann relativ schnell unter Sauerstoffabschluss gerät. Ja, und damit wäre ich beim heutigen Thema. Ich will dir heute gar nicht allzu viel von diesem großen Massenaussterben erzählen, von diesem Kellwasserereignis. Das ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge, weil das ist auch eines der nicht so gut verstandenen, wo es viele Fragezeichen noch gibt. Und Massenaussterben gehen ja auch immer bei uns. Das mache ich als Zitat auf irgendeinen Sticker. Massenaussterben gehen immer. Ich schreibe das sofort auf. Okay. Das kannst du zum nächsten Klimastreik mitnehmen, dann kriegst du wahrscheinlich auf den Deckel. Oh weh, nein, bitte nicht. Ja, also ich will dir nämlich heute von einer alten Hypothese erzählen, was die Ursache für dieses Sterben und vielleicht auch für andere gewesen sein könnte. Und was diese Hypothese angeht, hat sich in den letzten Jahren nämlich einiges getan. Oder man könnte auch sagen, Vorsicht, Wortspiel, dieser alten Hypothese ist neues Leben eingehaucht worden. Wow! Ja, worum es darin geht, du ahnst vielleicht schon, es geht um eine große kosmische Katastrophe. Um das einzunorden, springe ich jetzt in die Gegenwart. Und zwar, Franzi, an den 9. Oktober 2022 findet da ein Ereignis statt, von dem ich dir eigentlich nichts erzählen muss, weil von dem hast du mir schon mal erzählt. Ja, Gammastrahlenausbruch. Genau, oder? Ein ja. Gammablitz, also ein extrem heller Ausbruch von Gammastrahlung. Sowas kommt ja ab und zu vor. Aber dieser Gammablitz war nicht irgendeiner, Es ist nämlich GRB 22109. Er dauert 10 Minuten und gibt dabei so unfassbar viel Energie ab, dass er bis heute als hellster jemals gemessener Gammastrahlenausbruch zählt. Und es geht natürlich um den Brightest of All Time, kurz BOAT, von dem du mir in Folge 82 erzählt hast. Ah. Unserer letzten Weihnachtsfolge. Und dieser Ausbruch fand zwar in einer Entfernung von 2,4 Milliarden Lichtjahren statt, aber die Gammastrahlung hatte da zum ersten Mal überhaupt einen guten messbaren Einfluss auf die Erdatmosphäre. Speziell auf die Ionosphäre in einer Höhe von 60 bis 100 Kilometern. Da konnten nämlich Forschende mit verschiedenen Radioteleskopen eine Störung feststellen. Die geladenen Teilchen bewegten sich kurzzeitig anders als normal und verursachten auch alle möglichen Störeffekte im Radiobereich. Es war jetzt nicht gefährlich für uns am Erdboden, aber immerhin liegt die Ionosphäre ja auch noch über der Mesosphäre und die liegt über der Stratosphäre, wo sich zum Beispiel die Ozonschicht befindet. Aber in der Tat gibt es schon Überlegungen, wie stark so ein Gammablitz denn sein müsste, um der Atmosphäre wirklich größeren Schaden zuzuführen. Also zum Beispiel in der Stratosphäre ein bisschen Unheil anrichten. Genau. Also okay. Das Paradebeispiel ist tatsächlich die Schädigung der Ozonschicht. Eigentlich auch eine gute Anknüpfung hier an die letzte Folge, die ich dir erzählt habe. Und die Schädigung, die halt so stark ist, dass sie dann auch wirklich globale Ausmaße annimmt, wodurch Lebewesen über lange Zeit von der krebserregenden UV-Strahlung der Sonne gegrillt werden, vor der die Ozonschicht ja normalerweise schützt. Genau, und wenn das stark genug ist, so lautet die Hypothese, dann halt auch ein globales Massensterben auslöst. Und die ist quasi schon ein Jahrhundert alt. Also ich glaube, Gammablitze kennt man noch nicht ganz so lange, aber dass halt irgendeine kosmische Katastrophe, zum Beispiel auch eine Sternenexplosion, eine Supernova, sowas auslösen könnte, das gibt's auf jeden Fall, hat man schon länger vermutet. Die Gefahr durch diese kosmischen Ereignisse, wie groß die wirklich sind oder wie stark die sein müssten, um wirklich eine Gefahr zu sein. Da gibt es Berechnungen, zum Beispiel von dem britischen Astrophysiker Brian Thomas. Die stammen aus den 2000er Jahren. Und der hat ausgerechnet, dass ein Gammablitz, dessen Energie direkt auf die Erde gerichtet wäre und dadurch mittelbar auch für viele Lebewesen tödlich wäre, durch die dann einkommende UV-Strahlung der Sonne, die müsste einen Abstand von einigen tausend bis einigen zehntausend Lichtjahren haben. Das klingt im ersten Moment weit weg, ne? Für dich nicht? Nee, eigentlich nicht, weil ich denke, wenn so Gammablitze, wenn die aus Galaxienzentren oder sowas kommen, ist ja auf jeden Fall, also da müsste ja unsere eigene Milchstraße quasi aktiv sein, das Zentrum, damit das irgendwie in den Bereich einer Wahrscheinlichkeit kommt. Die Milchstraße hat einen Durchmesser von grob 100.000 Lichtjahren, also es müsste ein galaktischer Gammablitz sein. Das klingt wiederum sehr nah und eigentlich ja auch nach unserem eigenen Hinterhof, aber man muss dazu sagen, die meisten Gammablitze passieren sehr weit draußen, also in Milliarden Lichtjahren Entfernung. Und selbst wenn es mal einen innergalaktischen Gammablitz gäbe, wäre der nicht automatisch tödlich, denn die Energie wird vor allen Dingen entlang zweier Lichtkegel abgestrahlt. Und in einem dieser Kegel müssten wir uns zufällig gerade befinden, also wir, die Erde, die Sonne, damit es dann wirklich gefährlich wird, ne? Also weil da spielen, glaube ich, bei diesen Ereignissen Magnetfelder eine sehr große Rolle, die die Energie halt irgendwie so kanalisieren, wie so eine Taschenlampe, diesen Taschenlampenspot, ne? Und das ist dann natürlich schon auch sehr unwahrscheinlich. Ja, anders sieht es aber mit Katastrophen aus, die viel häufiger sind, nämlich mit den Supernovae, also dem Kollaps sehr massereicher Sterne. Und bei denen würde es laut Brian Thomas reichen, wenn sie in einer Entfernung von weniger als 30 Lichtjahren losgehen. Das würde schätzungsweise ein Drittel der Ozonschicht zerstören. Ne? Das ist so ein Grenzwert. Das wäre mehr, als wir so in den schlimmsten Jahren des menschgemachten Ozonlochs kaputt gemacht haben. Zurzeit erholt sich die Ozonschicht ja tendenziell. Genau, aber warum erzähle ich dir das alles? Natürlich wegen des Devons. Und da gab es in kurzer Folge ja eigentlich nicht eins, nicht nur dieses Kellwasserereignis, sondern zwei Massenaussterbeereignisse, zu denen ich dir zu anderer Gelegenheit noch mehr aus der geologischen Sicht erzählen möchte. Ich will heute so ein bisschen auf dem astronomischen Thema sitzen bleiben, aber nur... War der Weltraum schuld. Genau, nur der Vollständigkeit halber, also es gab das Kellwasser-Ereignis und dann noch das Hangenberg-Ereignis, benannt nach dem Hangenberg im Rheinischen Schiefergebirge. Und das Kellwassertal, das liegt im Harz, das sind tatsächlich zwei Orte in Deutschland, nach denen diese Ereignisse benannt sind. Und was der Auslöser war, das ist bis heute völlig ungeklärt. Aber diese beiden Ereignisse zählen als das Massenaussterben vor 360 Millionen Jahren. Also zählen die jetzt beide als ein Ereignis zu den Big Five oder sind das? Ich glaube, es ist eins. Aber da sind mehrere Millionen dazwischen, also insofern können die durchaus verschiedene Ursachen haben. Aber ich glaube, von der Wirkung her muss man sie zusammendenken, weil ein Massenaussterbeereignis braucht ja dann, da braucht ja die ganze Ökosphäre auch lange wieder, um sich zu erholen. Und wenn dann gleich ein zweites Ereignis hinterherkommt, ist das in der Regel nicht zielführend. Ja. Gelinde gesagt. Okay. Warum man gerade bei diesem devonischen Doppelereignis denkt, dass vielleicht was Kosmisches eine Rolle gespielt haben könnte, ist, dass es Anzeichen gibt, dass gerade Lebewesen an Land recht stark betroffen waren, speziell Pflanzen und Pilze. Ich glaube, so viele Tiere waren in der Zeit noch nicht an Land unterwegs, aber man findet tatsächlich in Sedimenten im Gestein von Grönland aus dieser Zeit, also in Grönland sind diese Gesteine abgelagert aus dieser Zeit, Pilzsporen, die sehr stark deformiert sind. Und das deutet darauf hin, dass die erheblicher UV-Strahlung ausgesetzt waren. Strahlen geschädigt letztendlich. Genau. Ja. In der gleichen Zeit gab es aber auch einen starken Klimawandel. Also es ist deutlich wärmer geworden und das spricht dafür, dass schon auch Vulkanausbrüche eine größere Rolle hier gespielt haben. Und vermutlich war es kein monokausales Ereignis, was man ja auch daran sieht, dass es zwei Ereignisse sind, die man wirklich auseinanderhalten kann. Genau, und was Forschende jetzt halt näher untersucht haben in den letzten Jahren und was ich wirklich spannend finde, ist halt, dass man sich überlegt hat, was kosmische Ereignisse da getan haben könnten und wie wir das vielleicht auch nachweisen können. Mit kosmisch meine ich jetzt keine Asteroiden, ne? Die haben ja durchaus, die kommen ja auch öfter mal auf ein Tässchen Tee vorbei, sondern etwas, was viel weiter draußen liegt. Und dass man jetzt überhaupt darüber nachdenkt, dass man das können sollte, das liegt an einer neuen Methode oder einer neuen Nachweismethode. Und an dieser Stelle verlassen wir die Devonzeit und springen in die jüngere Vergangenheit, allerdings schon ein paar Jahrmillionen zurück. Damals gab es schon allerlei Säugetiere und Primaten auf der Erde. Unsere menschenaffigen Urahnen streiften durch die Savannen. Und aus dieser Zeit, also genauer vor 2,5 und vor 7 Millionen Jahren, zwei Ereignisse, wissen wir mittlerweile, dass es nicht weit von der Sonne entfernt zwei Supernovae gegeben haben muss. Ja. Wir wissen das dank dieses neuen Forschungsfelds. Man könnte vielleicht Supernova-Archäologie dazu sagen. Und die funktioniert unter folgender Annahme. Nämlich, wenn so eine Supernova in der Nähe der Sonne stattfindet, kommt erst die intensive Strahlung. Die kommt mit Lichtgeschwindigkeit an. Aber es kommt auch noch mehr. Nämlich kurz vorher, während und kurz nach der Supernova. Danach wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Also kurz vorher und während der Supernova, da werden neue Atomkerne gebildet. Und auch einige radioaktive Nuklide. Und die verklumpen zu Staubkörnern in diese Explosionswolke und werden sehr stark beschleunigt während der Supernova. Und zwar auf ordentliche Geschwindigkeiten, die relativ nah an der Lichtgeschwindigkeit liegen, sodass sie dann ein paar Jahrhunderte, Jahrtausende lang durchs All fliegen und in dieser Zeit auch durchaus Lichtjahre zurücklegen können und irgendwann auf die Erde treffen können. Und der Wissenschaftsjournalist Jan Hattenbach, ein Kollege von uns, dessen Artikel in Spektrum der Wissenschaft ich hier in Vorbereitung gelesen habe und der wirklich sehr gut ist, nennt sie in seinem Text radioaktive Supernova-Asche. Sehr schön. Ja, und diese Supernova-Asche, die trifft halt nicht nur auf die Atmosphäre, die regnet auch auf den Mars und auf den Mond und in die Erdatmosphäre. Und wenn diese Körner stabil genug sind oder einfach auch steil genug in die Atmosphäre eintreten, dass die gar nicht sich so richtig aufreiben können, dann rieselt am Ende was auf den Erdboden und wird hier ins Sedimentgestein eingebettet. Und wenn man jetzt Sedimentschichten sehr, sehr genau analysiert, dann müsste man ja eigentlich feststellen können, ob es damals radioaktive Supernova-Asche geregnet hat. Und die große Frage ist, beziehungsweise sie war, was das ist, also nach welchen exotischen, nur in einer Supernova erbrüteten Atomkernen wir suchen sollten. Und da gibt es einen Physiker, Anton Wallner heißt der, der arbeitet heute, ich glaube, an der Uni Dresden. Er hat vorgeschlagen, Eisen 60 wäre super, denn davon entsteht recht viel in Sternen. Nicht nur während einer Supernova, sondern auch schon davor. Und bei einer Supernova kommt eben recht viel davon raus. Und gleichzeitig ist Eisen 60 auf der Erde extrem selten. Das gab es zwar in der Entstehungszeit des Sonnensystems, aber heute ist es längst zerfallen, denn die Halbwertszeit von Eisen 60 liegt bei 2,6 Millionen Jahren. Okay, ja gut, dann. Genau, also relativ kurz. Das Problem ist aber, selbst bei einer nahen Supernova landen vielleicht ein paar 10.000 Eisen 60 Atome auf der Erde pro Jahr. Und die dann zu finden oder wenigstens ein paar von denen zu finden, ist relativ schwierig. Auch deshalb, weil es ein fast gleich schweres, natürlich vorkommendes Atom gibt, was milliardenfach häufiger ist. Das ist auch ein stabiles Isotop oder eins, was, ja, ich glaube, es ist stabil. Und das ist Nickel 60. Und man kann jetzt mit sehr viel Aufwand Eisen 60 und Nickel 60 voneinander trennen und zählen, ne? Also wie viel vom einen, wie viel vom anderen irgendwo in einer Probe drinsteckt. Dafür verwendet man eine Methode, die heißt Beschleuniger-Massenspektroskopie oder Accelerator-Mass-Spectrometry, AMS. Da wird eine gereinigte Probe erstmal zerstäubt und dann als geladene Ionen in einem Teilchenbeschleuniger auf hohes Tempo gebracht. Daraufhin kann man dann Eisen 60 und Nickel 60 voneinander trennen. Und wie genau, das war mir dann zu technisch, aber es geht auf jeden Fall. Und die Frage ist, wie gut funktioniert das? Also kann man Supernovae schon nachweisen, die vor mehreren Millionen Jahren stattgefunden haben? Also tatsächlich ist es so, dass der erste Nachweis von Eisen 60 ist schon Ende der 90er Jahre gelungen. Heute weiß man, dass man Eisen 60 auch wirklich an verschiedensten Stellen auf der Erde findet, also in Eisbockkernen aus der Antarktis, in alten Sedimentgesteinen und auch in Tiefseemanganknollen im Ozean. Aber das Ganze hat natürlich einen Pferdefuß, und zwar ist das die Halbwertszeit. Ich hatte ja vorhin gesagt, 2,6 Millionen Jahren. Und das heißt, Gesteine, die deutlich älter sind, die haben einfach kein Eisen 60 mehr, weil es schon zerfallen ist. Das heißt, diese Methode hat einfach eine natürliche Grenze und die liegt bei Gesteinen, die ein Alter von wenigen Millionen Jahren haben. Aber immerhin konnte man jetzt über Eisen 60 nachweisen, dass die Erde vor 7 und dann nochmal vor 2,6 Millionen Jahren von Supernovae getroffen worden sind. Keine ganz schlimmen offenbar, weil es gab kein Massensterben. Ja, also Vorfahren haben zum Glück überlebt. Aber diese Methode hilft uns leider nichts fürs Devon, für dieses Doppelereignis vor 360 Millionen Jahren. Also ob wir da zumindest eine Mitschuld einer Supernova, genau, in die Schuhe schieben können. Für diese jüngeren Ereignisse, für diesen zwei, vor 7 und vor 2,5 Millionen Jahren, ist es natürlich auch nur ein Indiz, dass man da dieses Eisen 60 findet. Aber es gibt ein zweites Indiz, was die Sache recht gut erhärtet schon hat. Nämlich ist es ein astronomisches Argument. Da hat Ralf Neuhäuser von der Universitätssternwarte Jena mit seinem Team vor wenigen Jahren einen dieser explodierenden Sterne gefunden. Ah, den Supernova-Überrest? Genau, ein Supernova-Überrest. Und zwar hat er sehr genau Sterne vermessen. Zum einen ist das der Stern Zeta Ophiuchi im Sternbild Schlangenträger. Der gehört zu den 100 hellsten Sternen an unserem Himmel, also der ist recht gut sichtbar. Und er ist mit 366 Lichtjahren auch noch relativ nah dran, also das passt. Und das Team um Ralf Neuhäuser hat damals die Geschwindigkeit von Zeta Ophiuchi bestimmt und mit einem Radiopulsar abgeglichen. Dessen Namen ich dir jetzt nicht sage, da stecken viele Zahlen drin. Das ist okay, ich merke mir das eh nicht. Und ja, wenn du mich nicht im Quiz fragst, dann ist das vollkommen okay. Genau, Schall und Rauch. Genau, und wie du weißt, ein Radiopulsar, eine Sternleiche, nämlich ein Neutronenstern, der halt uns sehr regelmäßig Radiopulse sendet in unsere Richtung. Und es sieht so aus, dass dieser Stern Zeta Ophiuchi da zwar heute nicht mehr in der Nähe dieses Radiopulsars ist, aber vor ungefähr 2 Millionen Jahren von ihm weggeschleudert worden ist. Und das bedeutet, Zeta Ophiuchi ist durch die Druckwelle einer Sternenexplosion, nämlich einer Supernova, zu einem sogenannten Schnellläufer geworden. Und man kann recht leicht ausrechnen, wie lange das her ist, nämlich gerade diese 2 Millionen Jahren. Da ist sicher ein großer Fehlerbalken dran, aber damit würde das auf jeden Fall zu diesem jüngeren dieser 2 Ereignisse passen. Ja, das heißt, die Sternenleiche dieses Radiopulsars ist ein ziemlich guter Kandidat für die Supernova, die das Eisen 60 auf die Erde geschossen haben könnte oder dürfte. Die Distanz war damals noch etwas niedriger, also ungefähr 350 Lichtjahre. Das heißt, die Strahlung dieses Ereignisses hat nicht gereicht, auf der Erde ein Massenaussterben auszulösen, wie gesagt, aber es hat gereicht, um Eisen 60 in größerer Stückzahl regnen zu lassen. Um Spuren zu hinterlassen. Spuren zu hinterlassen, genau. Ja. Ha, ist aber cool, dass das geht, oder? Das ist schon irre. Dass es geht und dass da auch wirklich von den Sternen bei uns nicht nur Strahlung ankommt, sondern halt auch wirklich Materie. Das finde ich schon interessant. Ja, aber natürlich ist die Frage, wenn uns das gar nicht für die großen geologischen Fragen so viel hilft, wozu das Ganze? Ja, weil für euch Geologen sind ja 2,5 Millionen Jahre jetzt so, mei, wurscht, oder? Die gibt es auch, die Quartärgeologen, die werden manchmal von Kollegen, die sich mit älteren Zeiträumen beschäftigen, so ein bisschen schief angeguckt. Aber wie gemein. Ja, es ist gemein, weil ich meine, die jüngere Zeit ist ja auch interessant. Und methodisch ist natürlich die Frage, gibt es irgendein anderes Radionuklid mit einer längeren Halbwertszeit, was wir uns für diese Zeiträume, die länger her sind, anschauen könnten. Eine Idee ist das gute alte Uran 235. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, Uran hat doch manchmal in manchen Isotopen wahnsinnig lange Halbwertszeiten. Ja. Aber wird das auch in Supernovae hergestellt, in angemessenen Mengen? Ist dann wird es? Das Uran 235, was wir auf der Erde haben, was wir auch verwenden, um Atombomben zu bauen und Kernkraftwerke zu betreiben, stammt ja auch aus Supernovae. Und es ist einfach noch nicht voll zerfallen. Das sind ja diese paar Prozent, die es ausmacht im Gestein. Aber es ist weniger, ne? Wir reichern es dann auf ein paar Prozent an. Die Halbwertszeit von Uran 235 liegt bei 700 Millionen Jahren. Also da ist deshalb eben noch viel übrig. Und das heißt, wir können dieses vorhandene Uran aus der Entstehungszeit der Erde leider aber auch nicht von dem der Supernovae unterscheiden. Ja, weil tatsächlich ist hier das Problem, wir haben noch zu viel davon. Und gut für die kerntechnische Industrie, aber schlecht für die Geologie. Also Uran ist raus. Uran ist raus. Die Supernova-Asche aus der Devonzeit braucht ein anderes Radionuklid mit einer kürzeren Halbwertszeit, aber nicht so kurz, dass es heute bereits komplett verschwunden ist. Ne? Also die Anforderungen sind da relativ hoch. Mhm. Es gibt tatsächlich eines, das auf der Erde gar nicht mehr natürlich vorkommt und dessen Halbwertszeit bei 81 Millionen Jahren liegt. Und 81 Millionen Jahre heißt, davon sollte noch was aus dem Devon übrig sein, aber nichts mehr aus der Entstehungszeit der Erde, die ja bekanntlich schon 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Und dieses aussichtsreiche Radioisotop ist Plutonium 244. Ah. Auch ein sehr beliebtes Isotop. In gewissen Kreisen, ja. Genau, also zur technischen Nutzung sage ich auch gleich noch was. Ist aber ja viel seltener auf jeden Fall und kommt vor allen Dingen nicht natürlich im Gestein vor. So viel kann man mal sagen. Und selten vorkommen heißt, mit der Beschleuniger-Massenspektrometrie AMS haben Physikerinnen und Physiker in den letzten Jahrzehnten ungefähr 1500 Atome dieses Plutonium 244 in der Natur gefunden. Ja, also doch so viel? Ja, es ist nicht arg viel, also eigentlich ziemlich wenig. Wobei die meisten davon leider künstlichen Ursprungs sind, weil Plutonium 244 ja, wie angedeutet, unpraktischerweise bei Kernwaffentests oder auch bei kerntechnischen Unfällen immer wieder freigesetzt werden kann und auch freigesetzt wurde. Und erst 2021 war sich ein Forscherteam das erste Mal relativ sicher, dass sie einzelne Plutonium-244-Atome nachgewiesen haben, die natürlichen Ursprungs sind und die relativ sicher aus dem Kosmos stammen. Allerdings nicht aus dem Devon. Also helft sie uns hier nicht weiter. Also Plutonium ist auch raus. Für den Moment, ne? Also wir müssen halt suchen. Die Geologinnen und Geologen, also wie gesagt, 2021 ist jetzt gute drei Jahre her, die müssen jetzt losziehen und halt sich mal diese Proben aus dem Devon suchen, in Museen oder in der Natur zu Pulver mahlen, zerstäuben, durch dieses AMS-Massenspektrometer jagen und gucken. Aber es gibt leider noch zwei Probleme. Das erste ist das kleinere, das ist ein technisches Problem. Es gab nämlich bis vor kurzem genau zwei AMS-Geräte auf der Welt. Ah. Eines in Australien und eines bei dir um die Ecke, Franzi, in Garching, in der Nähe von München. Und gerade das Garchinger AMS wurde vor 4 Jahren stillgelegt. Also gibt es jetzt erstmal nur noch eines. In Australien. Das in Australien und das ist auch deshalb blöd, nicht weil es in Australien steht, sondern weil dieses Verfahren, das Plutonium zu extrahieren, nochmal viel, viel zeitaufwendiger ist als bei diesem Eisen 60. Und deswegen wäre es schon super, wenn man wenigstens noch ein zweites Gerät hätte. Und glücklicherweise gibt es ein neues Gerät, was gerade in diesen Monaten in Betrieb genommen wird. Mhm. Ein AMS-Beschleuniger, der heißt Helmholtz Accelerator Mass Spectrometer Tracing Environmental Radionuclides. Oh Gott, frag bitte nicht. Sieht schon an diesen Begriffen, dass da ein Akronym dahinter steckt, was lustig klingen muss. Und das Akronym dafür ist Hamster. Genau, der gerade in der Nähe von Dresden in Betrieb genommen wird. Genau, also das Problem scheint gerade bearbeitet zu werden. Aber ich habe jetzt von zwei Problemen gesprochen. Und das zweite Problem ist ein physikalisches. Und da hapert es nämlich noch an den Grundlagen. Gerade was dieses Plutonium angeht. Denn wie du und zumindest die zuhörenden Physiker wissen, entstehen Elemente bis zum Eisen ja bei normalen Supernova-Explosionen und auch noch in der vereinzelt so in den letzten Phasen, glaube ich, auch der Fusion, ne, eines Sterns. Eisen 56 oder ja, nee, Nickel, ja, Eisen, ja. Genau, Eisen. Also Eisen ist auf jeden Fall so eine energetische Grenze und man war bis vor ein paar Jahren der Meinung, dass auch Plutonium in einer Supernova entsteht. Ja, das dafür, ist aber... Genau, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich erzähle es jetzt kurz, du kannst mir sagen, ob es richtig ist. Man braucht da in einer speziellen Phase der Explosion einen Prozess, wo auf sehr engem Raum sehr viele Neutronen beisammen sind, herumdüsen, um halt diese Atomkerne irgendwie zusammenzubringen. Und wenn das eintritt, dann kann sich Plutonium bilden. Und dieser Prozess heißt auch R-Prozess, also R für Rapid, also schnell. Und bis ins Jahr 2000 haben Physiker gedacht, dass so ein R-Prozess relativ sicher in einer Supernova stattfindet. Dann hatte man aber die Rechenleistung, das auch zu simulieren. Und die Supercomputer beißen sich bis heute die Zähne dran aus. Also das heißt, es gibt keine Simulation bis heute, die ergeben hat, dass der R-Prozess in einer Supernova überhaupt stattfindet. Und stimmt, oder? Ja, also grundlegend ist es ja so, nur zur Einbettung, so bis Eisen und so können die Elemente durch Kernfusion hergestellt werden. Also kommt mehr Energie raus, wenn sie miteinander verschmelzen. Und alles, als wenn ich sie spalten würde. So, deshalb verschmilzt was. Aber alles über Eisen und Nickel muss sich Energie reinstecken, damit größere Kerne entstehen können. Dafür geht es in diesen S-Prozess und diesen R-Prozess. Ja, auch ich habe das noch zu meinen Uni-Zeiten so gelernt, eigentlich, dass die massereicheren Elemente als Eisen und Nickel eben nur in Supernova entstehen. Und das hat sich geändert, auch dadurch, dass man gemessen hat, dass diese Elemente bei verschmelzenden Neutronensternen entstehen. Und deshalb ist das nach wie vor eine offene Frage. Das ist mein letzter Wissensstand auch. Genau. Also es ist auf jeden Fall so, dass dieses Plutonium entstehen kann. Die Frage ist halt, ob es in Supernovae entstehen kann. Ne? Oder ob oder man da wenn in Supernovae in den entsprechenden Häufigkeiten, die gefordert werden. Weil, genau. Ja, also das ist natürlich blöd für die Supernova-Archäologie, wenn man sagt, die Supernova macht das Plutonium aber gar nicht. Genau. Das ist so das Hauptproblem. Ne? Es gibt natürlich noch den Notnagel, dass diese ganzen Simulationen vielleicht nicht stimmen oder irgendwas in den grundlegenden Gleichungen. Also dass da in der Theorie es noch irgendwo hakt. Ich glaube, da wird auch immer noch viel dran gearbeitet. Und tatsächlich gibt es ja mittlerweile empirische Hinweise dafür, dass eine Form von R-Prozess mit erbrütetem Plutonium doch stattfindet. Du hast es ja gerade erwähnt, diese noch etwas gewalttätigeren Ereignisse. Eines davon fand oder hat man gemessen am 17. August 2017. Gab es eine dieser frühen Gravitationswellenmessungen. Und zwar war das eine Gravitationswelle aus Richtung der Galaxie NGC 4993, 1,3 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Und recht wahrscheinlich waren da in dieser Galaxie zwei Neutronensterne miteinander verschmolzen. Und das weiß man so genau, weil man gleichzeitig einen Gammastrahlenausbruch dieses Ereignisses nachgewiesen hat. Und mit dem konnten die Physiker dann abschätzen, wie viel Masse bei dem Ereignis so beteiligt war, neben der aus der Strahlung einfach, die da auch freigesetzt wurde. Und sie konnten auch messen, was für Elemente daraus kamen, nämlich Elemente der Gruppe der Lanthanoide. Und diese Lanthanoide können nur eigentlich nur in einem R-Prozess entstehen, weil sie auch schwerer als Eisen sind. Es gibt noch ein zweites Ereignis vom 7. März 2023. Auch da gab es einen Gammastrahlenausbruch. Und da hat man mit dem James-Webb-Teleskop auch richtig sauber Spektroskopie machen können und hat das Element Tellur nachgewiesen. Ja, also auch wieder so ein schwerer Kern, der einen R-Prozess braucht. Und das bedeutet jetzt erstmal, also erstmal sind diese Ereignisse keine Supernovae gewesen, also keine einfach so explodierten Sterne. Beides waren Ereignisse, die man auch als Kilonovae bezeichnet, also ich glaube, das ist so eine Zusammenfassung von verschiedenen Szenarien kollidierender Sterne oder Sternleichen. Und das heißt auch, stimmt das? Ja, ne? Soweit ich weiß, ja. Lass mich nochmal ganz kurz. Zwei verschmelzende oder zwei Neutronensterne verschmelzen oder Neutronenstern und schwarzes Loch. Ja, es ist irgendwie lustig, dass die Steigerung von Superkilo ist, aber gut. Ja, für uns klingt es ein bisschen weird, ne? Aber ja, ja. Ja, aber zurück zu den Kilonovae, also zu diesen kollidierenden Sternen oder Sternenleichen. Da kann auf jeden Fall Plutonium entstehen. Und wenn man nun aus der Zeit dieses großen Sterbens in der Devonzeit kein Plutonium-244 findet, kann es sein, dass einfach keine Kilonova in der Nähe stattgefunden hat. Aber eine nahe Supernova hätte es trotzdem sein können, die dieses Massen oder eines dieser Massensterben ausgelöst hat, weil die ja vermutlich keinen R-Prozess machen und damit auch kein Plutonium erzeugen. Und das wäre blöd. Vielleicht war es auch überhaupt nicht der Weltraum, ja, und das war was ganz anderes. Und dann oh. Ja, und was übrigens noch zusätzlich unbefriedigend an diesen Kilonovae und den damit verbundenen Gammastrahlenausbrüchen ist, ist ihre große Distanz. Das muss man auch noch dazu sagen. Ich hatte am Anfang gesagt, die Todesdistanz, in der eine Supernova das Leben auf der Erde in eine echte Bredouille bringen würde, liegt bei 30 Lichtjahren. Bei einem Gammablitz sind es ja nur ein paar, diese 1000 bis 10.000 Lichtjahre und auch nur, wenn dieser Taschenlampenkegel zufällig in unsere Richtung gerichtet ist. Und das heißt aber auch, bei einer Supernova aus 30 Lichtjahren ist davon auszugehen, dass danach schon so ein bisschen Supernova-Asche auf die Erde regnet. Bei einem Gammablitz aus der vielfach weiteren Distanz ist die Reise oder wird diese Materie auf der Reise durchs All derart verdünnt, dass davon ja nicht mehr viel übrig bleibt. Und ja, für Gammablitze gäbe es noch eine andere Idee, nämlich kann man davon ausgehen, dass die todbringende Gammastrahlung auch unter den Atomkernen der Erdatmosphäre für Tumult sorgt, also nicht nur die Ozonschicht beschädigt, sondern dass da auch etliche Atomkerne zerschossen werden durch diese hochenergetische Gammastrahlung. Das passiert ja auch durch die Höhenstrahlung. Ne? Es ist, glaube ich, eher eine Teilchenstrahlung. Ist, glaube ich, aber auch Gammastrahlung in der Höhenstrahlung drin. Ne? Also das, was sozusagen ständig so als Hintergrund auf die Erde einbrutzelt, da entstehen regelmäßig zum Beispiel Kohlenstoff 40 oder Beryllium 10. Das sind halt auch radioaktive Nuklide von Kohlenstoff und von Beryllium. Und sowas könnte dann stark zunehmen und sich dann natürlich auch irgendwie im Sediment niederschlagen. Aber weder diese beiden noch irgendein anderes bekanntes Radionuklid, was so in der Erdatmosphäre entstehen kann, hat leider eine ausreichende Halbwertszeit, um sie noch aus der Zeit des Devons nachweisen zu können. Also da da wissen wir auch noch nicht, wie wir da weiterkommen. Die etwas frustrierende Bilanz von Jan Hattenbach in diesem Artikel in Spektrum lautete deshalb: Gammablitze ähneln einem perfekten Verbrechen, Massenmord auf globaler Skala ohne verräterische Spuren. Leider. Sehr schön formuliert. Ja, das heißt, wir haben zwar mit der Analyse von Supernova-Asche heute ein Instrumentarium, um die Reste von nahen Supernovae in jüngerer Vergangenheit nachzuweisen, aber für die großen Massenaussterbeereignisse der Erdgeschichte gibt es leider noch kein Werkzeug in Form noch nicht zerfallener oder nachweisbarer Nuklide, um eine kosmische Ursache dieser Massenaussterben nachzuweisen. Und das heißt, ob ein Gammablitz die Welt des Devons erschüttert hat, das wissen wir nicht. Was auch die meisten Geologen extrem skeptisch macht, was diese Ursache überhaupt angeht. Unter anderem, die haben noch ein paar andere Argumente, aber die erzähle ich dann in einer anderen Geschichte. Danke dir, lieber Karl. Ich bleib dabei, vielleicht war es auch gar nicht der Weltraum. Vielleicht war es irgendwas anderes auf der Erde, ein hausgemachtes Problem. Genau, man darf auch nicht immer alles auf die Sterne schieben. Ja, oder? Eben, das war ja schon bei den Kreide-Paläogen-Grenze recht praktisch, dass man sagen könnte, oh, guck mal, Asteroid. Passt und ja. Ja, wobei, da hat man ja auch lange gestritten, ne? Und die Geologen waren ja da auch zumindest eine große Fraktion hochgradig skeptisch, weil es halt diese Vulkane damals gab, ne? Und die Geologen denken, glaube ich, bis heute ganz gerne auch, naja, wenn wir was auf der Erde haben, dann ist es irgendwie näher und irgendwie auch erscheint uns logischer, dass das die Ursache ist. Das kann ich verstehen, aber in dem Fall ist es wahrscheinlich echt einfach dumm gelaufen. Also. Mit dem Asteroid. Ha. Ja, bin ich ja gespannt, ob sie noch irgendein Isotop rauskramen, was dann noch Aufschlüsse geben könnte. Ja, das finde ich auch wirklich spannend hier, dass hier auch so diese Nuklearphysik mit den Geowissenschaften und der Astrophysik so zusammenspielt. Also das finde ich ein sehr schönes Querschnittsthema, was mir so auch noch gar nicht begegnet war. Ich weiß nicht, ob du nur als Journalist das toll findest, weil ich habe dann schon manchmal auch in meinen Recherchen, weil wir Massenaussterben finde ich ja auch großartig. Gehen immer, ja. Schon manchmal den Eindruck gehabt, dass dann Geologinnen und Geologen nicht ganz zu Unrecht zu der ganzen Astrogeschichte eher so diese Get off my lawn Einstellung hatten. Mhm. So, könnt ihr bitte aufhören, auf unserem Fachgebiet rumzuwildern und irgendwelche sehr pressetauglichen Behauptungen aufzustellen und dabei die auch ja geologische und fossile Komplexität des Ganzen nicht erfasst zu haben. Das ist der eine Blickwinkel, aber man könnte sicher auch sagen, in unseren Zeiten der sehr überbordenden Wissenschaft, so wenn man es mit früheren Jahrhunderten vergleicht, ne, liegen ja viele wissenschaftliche Erkenntnisse, also so große eigentlich eher, also in interdisziplinären Arbeiten, also wo Leute einfach über die Tellerrände hinausgeschaut haben und auch einfach anerkannt haben, dass andere Fachgebiete was beisteuern können. Ja, insofern ist, glaube ich, beides hat so seine Validität, ne? Ich kann das eine wie auch das andere verstehen. Für mich als Journalistin ist es natürlich, sind das gerade die dankbaren Themen, weil es Dinge sehr greifbar macht. Wenn ich jetzt sage, oh, ich berichte euch über einen Moment, das neue Beschleuniger-Massenspektrometer am Hütte, dann ist das halt für ein Fachpublikum sehr interessant, aber ansonsten nicht so sehr, wenn ich hingegen sage, oh, damit können wir vielleicht rausfinden, ob das Leben vor 360 Millionen Jahren durch eine Supernova platt gemacht wurde. Ja, also klingt halt besser. Also spannender, verdaulicher, würde ich sagen. Das stimmt. Wobei das die Wissenschaft so ein bisschen vom Resultat her denkt, ne? Und ich glaube, die Leute, die Forschungsanträge schreiben, die gehen wahrscheinlich, also zumindest ist das meine fromme Hoffnung, eher davon aus, was man tun kann und rausfinden kann, als das, was man am Ende damit verkaufen kann. Oh, das würde ich auch absolut hoffen, auf jeden Fall. Ich würde auch hoffen, dass die Personenkreise, die solche Anträge prüfen, nicht zu sehr auf die Ergebnisse fokussiert sind, die dann damit rauskommen sollen, ne? Genau. Weil in der Wissenschaft ist es ja auch eine wertvolle Erkenntnis, dass man nichts herausgefunden hat. Genau. Ja, mal schauen. Ja, und rausgefunden hat man noch nicht so viel, aber ich habe jetzt trotzdem ein Quiz für dich, Franzi. Also wenn eine Frage ist, ob ich mit dir auch mal nach Frankreich auf Exkursion fahre, lautet ja. Ja. Oh, Eichhorn. Gott, das ist echt dick geworden. Nein, es frisst sich schon Winterspeck an. Es hat aber noch keine Winterpuschel auf den Ohren. Von daher, so schlimm kann es noch gar nicht sein. Ja, du müsst Nüsse kaufen gehen. Ja, ich muss wirklich Nüsse kaufen. Wir machen mal schnell das Quiz. Ja. Schieß los. Okay, dann ziehe ich mal den Wecker auf. Franzi, Frage Nummer 1. Was passierte im späten Devon und was ist daran so rätselhaft? Da sind sehr viele Lebewesen ausgestorben, vor allen Dingen Pflanzen und Pilze, und man weiß nicht warum. Genau, zweimal hintereinander sogar. Frage 2. Was ist Eisen 60 und was hat es mit Supernovae zu tun? Eisen 60 ist ein Isotop, das Eisen, was eine Halbwertszeit von 2,5 Millionen Jahren hat, und deshalb, es wird in Supernovae hergestellt, und auf der Erde ist es deshalb nicht mehr ursprünglich nachweisbar, weil es eben schon alles zerfallen ist. Aber wenn eine Supernova in der Nähe vor ungefähr 2,5 bis 5 oder 10 Millionen Jahren explodiert wäre, könnte man deren Eisen 60 heute auf der Erde noch nachweisen. Genau. Ich habe mir mitgeschrieben. Ein Heimspiel heute für dich, ne? Nein, ich habe hier, ich kann es dir zeigen, ich habe mitgeschrieben. Sogar die Zahl mitgeschrieben, das sieht aus wie mein Feldbuch aus dem Montagne Noir. Ja, sehr gut. Frage 3. Wie entsteht Plutonium-144 und was hat das mit der Erdgeschichte zu tun? Ist das nicht Plutonium-244? Stimmt. 244. Dann kann ich nicht sagen, Plutonium-144 aber der Erdgeschichte. Frage falsch. Plutonium 244 hat eine Halbwertszeit von 81 Millionen Jahren und ist auch auf der ursprünglichen Erde nicht mehr vorhanden. Wenn es in Supernovae produziert worden wäre oder würde, könnte man auch das nachweisen. Aber ist wahrscheinlich nicht in Supernovae produziert, sondern vielleicht bei Kilonovae. Und das ist eine offene Frage. Genau. Frage 4. Warum werden wir vielleicht nie wissen, ob ein oder mehrere Gammablitze die Massensterben in der Devonzeit ausgelöst haben? Falls dabei die entsprechenden Stoffe entstanden sind und die zur Erde gelangt sind, wenn die zu kurze Halbwertszeiten hatten, dann sind die jetzt schon alle zerfallen und damit kann ich das nicht mehr nachweisen. Und deshalb, wie Jan Hattenbach es tatsächlich perfekt geschrieben hat, das perfekte Verbrechen. Genau. Genau. Und meine letzte Frage, was ist ein Kartierkurs und was macht ihn für Geologiestudenten so unangenehm? Der Schädel vom billigen Rotwein auf dem Studentenbudget in Südfrankreich offensichtlich. Ich hasse dich. Der war gar nicht billig und selbst der billige ist gut, ne? Aber unfassbar. Ich glaube, ich gehe auch einfach nochmal studieren und mache was Gescheites, wie zum Beispiel Geologie. Ja, du, ich habe ja mit Physik angefangen, ne? Du weißt schon, warum ich gewechselt habe. Nein, ein sehr schönes Thema, eine sehr schöne Geschichte. Ich danke dir. Ich finde Kellwasserereignis, das klingt auch so poetisch. Also ich weiß, es ist ein Ort, wie ich es aber gesagt habe, aber es klingt, als ob man irgendwie, weiß ich nicht, es klingt nach mehr, als ob man da so einen Riesenroman drumherum schreiben könnte. Das stimmt, ja. Den könnte man einfach Kellwasserereignis nennen. Ja, und dann könnte man das so gegenüberstellen, dass die persönlichen Dramen eines Forschers oder einer Forscherin mit diesem Ereignis und ja. Nein. Ja, wenn wir uns unsere Geschichten backen könnten, ne? Tja. Aber wie gesagt, dieser Satz, dieses Zitat, Massenaussterben gehen auch immer bei uns, den werde ich mir notieren. Wunderbar. Nein, ich danke dir für diese sehr schöne Geschichte. Hab eigentlich auch keine weiteren Fragen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich finde das spannend zu sehen, dass in den letzten Jahren oder ja auch schon seit längerem immer mal wieder sämtliche Massenaussterben in der Erdgeschichte auf den Prüfstand gestellt werden und man sich dann überlegt, ob nicht der Weltraum daran schuld sein könnte, klingt für mich auch nach einem Paradigmenwechsel. Also offensichtlich nicht in der Geologie, aber nachdem man erstmal erkannt hatte, dass tatsächlich ein solches singuläres Ereignis für das Aussterben an der Kreide-Paläogen-Grenze gesorgt hat, dass man auch alle anderen Aussterben auf diesen Prüfstand stellt und sich denkt, ob vielleicht auch ein singuläres katastrophales Ereignis dafür verantwortlich sein könnte, anstatt zu sagen, okay, das ist vielleicht auch ein Prozess, Prozesse, die haben Millionen von Jahren gedauert, eben gerade mit diesem gigantischen Vulkanismus. Ich als Laie stelle mir vor, vielleicht liegt es auch daran, dass man sich das nicht vorstellen kann, welche Auswirkungen das global haben kann, wenn so diese wie heißen die, Dekantraps oder sowas, wenn es da über 100.000 oder Millionen von Jahren einfach rausquillt. Das ist ja was, das haben wir auf der Erde derzeit nicht oder nicht mehr, oder? Also, oder vielleicht sehe ich das auch. Momentan haben wir sowas nicht, genau. Es ist, wäre Größenordnung über dem, was die Vulkane heute machen. Ja, ja, und die andere Frage, und das geht dann schon so ein bisschen auch in diese Debatte rein, aber das passt jetzt hier ja zu den kosmischen Ereignissen, ist, was ist denn eigentlich mit dem Leben auf der Erde, wenn die Ozonschicht zu großen Teilen zerstört wird? Ne? Also ich meine, heute haben wir ja sehr dicht bewachsene Kontinente, aber damals hat sich das Leben ja weitgehend in den Ozeanen abgespielt. Und du hast zwar dann auch irgendwie Algen, die in der und Pflanzen und so, die im Wasser recht weit oben sind, weil sie auch Photosynthese treiben, aber trotzdem sind die ja dann auch ein gutes Stück noch von dem Wasser geschützt. Also Wasser absorbiert ja auch relativ schnell die UV-Strahlung. Also das ist halt die Frage, ne? Also, und wie lange braucht die Ozonschicht, um sich zu erholen? Ich meine, die erholt sich ja natürlicherweise. Die Quelle ist ja dann eigentlich auch weg. Es sei denn, die Supernova hat so Puls so vor sich hin. Das weiß ich nicht. Also, da sind, glaube ich, noch so einige offene Fragen, was dann real passiert, ne? Oder, genau. Ich habe das auf jeden Fall vor, dir dann auch nochmal genauer zu erzählen, was so die Probleme sind und die Alternativen. Ich bitte darum. Ich find das gut. Bin da ganz bei dir. Das, ja, Massenaussterben und Eichhörnchen. Genau. Aber dann haben wir es für heute, oder? Also wenn du mir was, weh, du erzählst mir was von Massenaussterben von Eichhörnchen, dann bin ich echt traurig. Aber wenn das du war, mal das war gerade eine nicht logisch zusammenhängende Dinge von Aufzählung von Dingen, die in unserem Podcast gut gehen, oder? Die ich auch persönlich sehr gerne mag. Genau. Das klingt so falsch bei Massenaussterben. Ich finde es faszinierend, sagen wir so. Ja. Das klingt genau besser. Genau. Das passt. So, dann. Na gut, dann haben wir es, würde ich auch sagen. Dann war sie das. Die 101. Ausgabe von AstroGeo. Das klingt schon länger als irgendwie was Zweistelliges. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der RIFF-Reporter. Und die RIFF-Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern. Und dort bei den RIFF-Reportern könnt ihr auch den Weltraumreport bestellen, unseren Newsletter, in dem wir euch über neue Folgen von AstroGeo und andere Astro-Texte informieren. Und der kostet nichts. Wir danken auch allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Eure Beiträge helfen uns schon, die Fixkosten zu decken, aber leider noch nicht mehr. Und wir freuen uns deshalb über eure Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de. Also ich mache das natürlich nicht als Zweckentfremdung, dass ich dann davon Eichhörnchenfutter kaufe. Das würde ich nie tun. Sondern ja, danke. Aber wäre auch erlaubt. Die sind ja auch Teil dieses Podcasts. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ihr könnt auch eine Nussspende an Franzi schicken. Aber nur heimische Nüsse bitte. Keine Erdnüsse, die schimmeln es vielleicht und der andere Kram ist, nee. Und am besten Bio. Das ist mir egal. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro-geo@chaos.social oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion@astrogeo.de. Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Ich sag Glück auf und die Eichhörnchen danken auch. Und ad astra. Bis zum nächsten Mal. A tous de DDO. Attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Sky green is ready. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown confirmed. Proceed. Distanz war damals übrigens noch ein bisschen niedriger, also ungefähr 350 Millionen Jahre. Das heißt, die Strahlung dieses Ereignisses... 350 Millionen? 350. Moment, 350 Millionen Lichtjahre. Lichtjahr. 350 Nein, Millionen Lichtjahre. Lichtjahre. Danke. 350 Lichtjahre. Also oh, nochmal. Wie machen die Fiepen so, ne? Irgendwie piep, piep. Piep, piep, piep, piep, piep, piep. Wenn sie böse sind. Ja, wenn sie sich aufregen oder sich bedroht fühlen. Und neulich saß auch das braune hing es so senkrecht an der Hauswand und hat mich angemotzt. Okay. Und wenn sie gerade nicht an der Hauswand hängen, dann sitzen sie so auf dem Geländer oder auf dem Boden und dann puscheln dann so bedrohlich hin und her mit ihrem Schwanz. Was bestimmt, das soll bestimmt bedrohlich ausschauen, aber es ist einfach nur furchtbar putzig und ja, ich will irgendwann mal ein Eichhörnchen streicheln. Aber es klappt wahrscheinlich nie in meinem Leben, aber jeder Mensch braucht Ziele.